ARD. Herzlich willkommen zu den Originalfolgen von Dicke Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Bettina Förk, die Tochter von Rolf und Alexandra Becker. Meine Eltern haben sich die Abenteuer von Dicke Dick Dickens Ende der 50er Jahre für den Bayerischen Rundfunk ausgedacht. Als dieser Dicke in meinem Leben auftauchte, war ich gerade mal 6 Jahre alt und lebte mit meinen Eltern in Hamburg. Damals hörte ich ständig seinen Namen, aber gesehen habe ich ihn nie. Wer war dieser Typ? Alles, was ich über ihn erfuhr, war anders als das, was ich aus meinem Umfeld kannte, in dem ich aufwuchs. Dicke war ein Taschendieb, der ohne mit der Wimper zu zucken andere Verbrecher erschoss. Wollte ich ihm überhaupt über den Weg laufen? Er war so forsch und frech und gleichzeitig ein herzensguter Mensch. Heute können Sie sich selbst ein Urteil über ihn bilden. Springen wir hinein in das sensationelle Leben des Gentleman-Gangsters Dicke Dick Dickens, der in den goldenen 20er Jahren in der Millionenstadt Chicago zum gefährlichsten Verbrecher der Vereinigten Staaten aufstieg. Gute Unterhaltung. Das Veilchen, das im Verborgenen blüht. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicke Dick Dickens, dem gefährlichsten Mann, den die Unterwelt Chicagos je ausgespuckt hat. Dicke Dick Dickens. Gefürchtet, verachtet, gehasst. Ein Ausgestoßener. Und doch hat nicht auch er beigetragen, der herrlichen Millionenstadt ihren geheimnisvollen Glanz zu geben? Das war die herrliche Millionenstadt. Hier verlebte Dicke Dick Dickens 68% seines sensationellen Lebens. Die restlichen 32% verbrachte er in Sing Sing, der modernsten Strafanstalt der Staaten. Es war ein heißer Julitag im Jahre 1924. Chicago, sowieso ein heißes Pflaster, brütete unter den brennenden Strahlen der unerbittlichen nordamerikanischen Sonne. Die Stadt war gewissermaßen in Schweiß gebadet. An jenem Tag, im Juli 1924, machte Dicke Dick Dickens zum ersten Mal in seinem Leben die Unterwelt Chicagos aufhorchen. Hast du gehört, Chef? Ein neuer Mann macht sich mausig. Hä? Dick Dickens heißt er. Hä? Hat heute mein Revier abgegrast. 2 Brieftaschen, ein Portemonnaie und eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbandur. Ich hab genau aufgepasst. In meinem Revier, Chef. Die Uhr ging übrigens 10 Minuten nach. So. Ist ein Einzelgänger, gehört nicht zu einer anderen Bande. Was sagst du dazu, Chef? Ich frage dich, Chef. Hat es Tom Coghlan nötig, sich die fettesten Happen von einem Hergelaufenen wegschnappen zu lassen? Hab ich das nötig, hä? Man müsste den Burschen abknallen. Red nicht so viel. Mach's. Noch am Abend jenes heißen Tages im Juli 1924 machte sich der Taschendieb Tom Coghlan auf die Suche nach Dicke Dick Dickens, dem Mann, der ihm in sein Handwerk gepfuscht hatte. Es dauerte 2 Tage, bis er ihn fand. Und es dauerte weitere 2 Tage, bis die Polizei die Leiche entdeckte. Schwemmt am Westufer des Michigansees, Inspektor. Aha. Konnten Sie den Toten identifizieren, Sergeant? Ja. Es handelt sich um Tom Coghlan. Tom Coghlan? Ein rückfälliger Taschendieb. Ach ja, natürlich. Ich kenne ihn. Feuer, bitte. Danke. Er gehört zu Jim Coopers Bande. Mhm. Irgendeine Spur von dem Täter? Natürlich keine. Vermutlich wieder ein Femermord von einer anderen Bande. Die Gangster nehmen uns die Arbeit ab. Und das ist ein verdammtes Glück. Ja. Glauben Sie mir, Sergeant. Wir hätten doppelt so viele Verbrecher in Chicago, wenn sie sich nicht ab und zu gegenseitig aus dem Wege räumten. Und sie sind dabei sehr fleißig. Sollte mich ja gar nicht wundern, wenn man den Bandenführern eines Tages das Polizeiverdienstkreuz verleiht. Na schön, Sergeant. Sonst noch was? Ja. Und das hier habe ich bei dem Toten gefunden. 2 Brieftaschen, mhm. Ein Portemonnaie, und eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr. Die Uhr geht übrigens 10 Minuten nach. Ja, Chef. So sehe ich die Sache. Tom Coughlin hat das Nest von diesen Dickens aufgespürt. Aber Tom war eine Pflaume. Anstatt sich auf den Mann zu konzentrieren, hat er die Brieftaschen, das Portemonnaie und die wasserdichte Damenpräzisionsarmatur gesucht. Dabei hat ihn Dickens erwischt und abserviert. Man stelle sich das nur vor. Ein Einzelgänger macht sich an eine Organisation heran. Er wagt es, ein Mitglied deiner Bande auszulöschen. Mann, oh Meter, der Kerl hat Nerven. Aber ich wette, er weiß gar nicht, was ihm jetzt blüht. Hast recht, Harry. Benachrichtige alle Leute. Ja, ist gut, Chef. Schätze, in 24 Stunden haben wir den Burschen. Willst du selbst mit ihm reden? Klar. Für den südöstlichen Stadtteil von Chicago, jenen Stadtteil, den die Bande Jim Coopers beherrschte, brach nun eine für die damaligen Verhältnisse ungewöhnliche Nacht an. Eine Nacht ohne Einbruch, ohne Überfall, ohne Diebstahl, ohne Mord. Die unter Jim Coopers Führung vereinigten Gangster hatten keine Zeit für ihr Handwerk. 162 Verbrecher durchstreiften die Stadt. Jede Straße, jeden Winkel, jeden Steg. 324 Augen bohrten sich in das Dunkel der Nacht. Genau genommen 323, denn Jim Cooper selbst war einäugig. 323 Augen suchten fieberhaft einen Mann. Und dieser Mann hieß Dickie Dick Dickens. Dickie Dick Dickens saß in jener Nacht in einem Blockhaus am Rande der Stadt und spielte 66 mit Effi, seiner Freundin. Das war sein Lieblingsspiel, das er schon als kleiner Junge auf der kleinen Farm seiner Eltern in Connecticut mit dem schwarzhäutigen Knecht Josua gespielt hatte. Melde 20 an. Oh. Was hast du denn, Effi? Passt ja gar nicht auf. Ich mach mir Gedanken, Dick. Ich mach mir Sorgen. Sorgen? Hm, Sorgen. Hast du nicht die Zeitung gelesen? Ach so, das meinst du, die Benzinpreise. Steigen von Tag zu Tag. Ja, dann nimm schon, der Stich gehört dir. Ich denke nicht an die Benzinpreise, Dick. Ich denke an dich. Der Tote, der am Westufer des Michigansees aufgefunden worden ist, ist Dick. Na, und? Tu doch nicht so, Dick. Ich weiß doch Bescheid. Er hatte eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr in der Tasche. Die Uhr ging 10 Minuten nach. Ja, na, und meine Sorge. 15, 20, 23. Ach, Dick, da passt mir doch kein Theater 30. vorzuspielen. Es ist dieselbe Uhr, die du vor 5 Tagen dem Versicherungsvertreter geklaut hast. Du bist der Mann, der den Toten in den Michigansee geworfen hat. Du kleine Hexe, du willst mich erpressen, was? Red keinen Quatsch. Ich hab Angst. Vor der Polizei? Polizei, wofür hältst du mich denn? Für eine kleine Anfängerin, was? Ja, na also, dann spiel endlich die Partie zu Ende. Du weißt, ich kann's nicht leiden, wenn mich jemand beim 66 stört. Ich melde 40 an. Ach, siehst du, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Der Tote aus dem Michigansee war Tom Coughlin. Ja, von mir aus. Ich habe mir seine Visitenkarte nicht angesehen. Tom Coughlin gehörte zu der Jim Cooper-Bande, Dick. Und von Jim Cooper wirst du doch schon gehört haben. Der lässt es sich nicht gefallen, dass man einen seiner Leute aus dem Umlauf zieht. Wir sollten stiften gehen, fort von Chicago. Fort? Weit fort, ehe es zu spät ist. Quatsch, keine Makulatur, Effi. Ich bestimme, was geschieht, und wir bleiben hier. Komm, gib mir noch einen Schnaps. Du, Dick? Einen Schnaps, habe ich gesagt. Ach, spiel dich nicht so auf. Sieh lieber mal zum Fenster raus. Und? Hast du keine Augen? Siehst du den Wagen dort draußen? Der steht jetzt schon 10 Minuten dort. Und die Leute sind drinnen sitzen geblieben. 4 Männer. Und da drüben steht noch ein Auto. Unter der Baumgruppe, siehst du? Und dort kommt ein dritter Wagen. Stell's Radio ab. Verdammt nochmal, Effi, das sind sie tatsächlich. Der Wagen hält vor unserer Tür. Du, Dick, der eine hat sogar eine Maschinenpistole. Das sind Jim Coopers Leute. Los raus hier, Effi, durch den Hinterausgang, schnell. Ich glaube, hier ist die Luft rein. Ja, weit und breit nichts zu sehen. Wir haben sie abgeschüttelt. Aber sie werden uns verfolgen, Dick. Wir müssen weg von hier. Leicht gesagt. An unseren Wagen kommen wir nicht ran. Und bis zum nächsten Taxistand gehen wir mindestens 20 Minuten. Du, wir halten einen Wagen an, Dick. Das ist die einzige Möglichkeit. Da drüben kommt einer. Hallo? Hallo? Was gibt's? Entschuldigen Sie bitte. Können Sie uns ein Stück mitnehmen? Wieso? Wir müssen dringend zur Stadt. Warum? Wir sind in Gefahr, wir werden verfolgt. Von wem? Von einer Verbrecherbande, von Jim Cooper, falls Sie den Namen schon mal gehört haben. Kenne ich. Ach nee. Bin selbst Jim Cooper. Diese Pistole ist geladen. Also nimm sie hier nach, Dickens. So fiel Dickie Dick Dickens doch in die Hände von Jim Cooper. In seinen Memoiren, die er 18 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, bezeichnete Dickens diesen Augenblick als den dunkelsten in seiner Laufbahn. Damals gab ich, so schreibt er, keinen einzigen Cent für mein Leben. Und doch sollte alles ganz anders kommen. Versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dickie Dick Dickens.